Heimlich du, es hört uns ja niemand zu. Ich spreche mit dir von Liebe, sei nicht böse, wenn ich das tu. Ich sag dir heimlich du, doch frage mich nie wozu. Und belauscht uns einmal, dein Herr Gemahl, man weiß ja nie, dann sagen wir uns hier.